Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, gerade auf Twitter sind so ein bisschen die Nachrichten explodiert, dass Nico Kern, aka Tyler Durden auf Twitter, mal wieder, wir erinnern uns an die Rewe-Geschichte, in Polizeigewahrsam genommen worden ist. Und Thomas Weyers, der ihn begleitet hat, hat mich gerade telefonisch kontaktiert und hat kurz mit mir gesprochen. Wie immer kann ich am Telefon nur die Spur des anderen aufnehmen, deswegen spreche ich meine Fragen nach. Thomas, was war da los? Wir haben uns heute zusammen mit unterschiedlichen Landtagsabgeordneten und Piraten aus Gelsenkirchen, als auch Melanie Kalkowski und meiner Wenigkeit Thomas Weyers in Gelsenkirchen an der Arena versammelt, um mit Flyern und einem Banner eine kleine Kundgebung abzuhalten und ein Zeichen gegen die Gewalt zu setzen, die beim Champions League Qualifikationsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und PAOK entstanden. Dafür haben wir uns extra vor der Geschäftsstelle des FC Schalke 04, aber außerhalb seines Geschäftsbereiches in der Nähe des Ernst-Kutzauer-Wegs auf einem Fußweg positioniert, der laut einer Karte vom FC Schalke 04, die man auf dessen Homepage auch runterladen kann, unter Geltungsbereich Geschäftsstelle, Geschäftsordnung, nicht in den Geltungsbereich der Geschäftsordnung fällt und demnach unserer Auffassung nach auch nicht in die Hausordnung. Nachdem wir dort bereits eine Dreiviertelstunde Flyer verteilt haben, kam dann Ordner des Bremer Wachdienstes auf Weisung des FC Schalke auf uns zu und haben uns darum gebeten, die Flyerverteilung und die Aufspannung des Banners zu unterlassen. Und mit welcher Begründung wurde euch da ja quasi der Platzverweis ausgesprochen? Ja, die Bremer Wachdienst, der zuerst uns kam, sagte uns, dass wir innerhalb des Geltungsbereiches der Geschäftsordnung des FC Schalke stehen würden. Das hatten wir aber im Vorfeld geprüft, weil der FC Schalke diesen Geltungsbereich im Internet auf www.schalke04.de veröffentlicht hat. Und laut dieser Karte, die man dort sehen kann, sind wir zwar in der Nähe des Ernst-Kutzauer-Weges gewesen, aber außerhalb des Geltungsbereichs der Geschäftsordnung vor der Geschäftsstelle. Wir sind dann den Anweisungen des Bremer Wachdienstes nicht nachgekommen und haben darauf hingewiesen, dass die Kundgebung an sich bei der Polizei durch Melanie Kalkowski angekündigt wurde und man telefonisch keine Bedenken geäußert hatte. Und nach einer Dreiviertelstunde Diskutierung mit den Sicherheitsleuten hat sich dann der FC Schalke mit Rücksprache des Bremer Wachdienstes dazu entschlossen, die Polizei zu rufen. Diese ist dann auch gekommen, hat mit uns diskutiert. Wir haben auch das Banner eingerollt, haben uns zum Teil dafür entschieden, die Aktion ein bisschen zurückzufahren, aber unter den Hinweisen, dass wir auf öffentlichem Grund stehen und hier die Geschäftsordnung nicht greift. Die Polizei hat uns dann aber mehrfach erklärt, dass wir wohl eine falsche Karte bei Schalke runtergeladen haben und dass deren Führung in irgendeinem Büro in der Arena eine andere Karte hätte und wir danach im Hausrechtsbereich des FC Schalke auf einem öffentlichen Weg stehen würden. So, und ihr seid also davon ausgegangen, dass ihr auf einer angemeldeten Kundgebung seid, von der die Polizei wusste, wo auch nicht gesagt wurde, dass es irgendein Problem gibt und dass alles supi ist, ja? Eine Karte, die der FC Schalke selbst veröffentlicht hat, behauptet, alles wäre supi und Schalke und die Polizei zusammen sagen, diese Karte sei falsch. Das war schon ein großer Witz und Lukas Lander, Nico Kern und ich haben dann noch weiter mit der Polizei diskutiert, Melanie auch und das ging so ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall hat sich dann eine Gruppe abgetrennt, nämlich Lukas, Nico und ich. Wir standen dann einzeln mit den Polizisten und Nico verteilte dann weiterhin Flyer, weil er der Auffassung war, dass er seinem Recht nachgehen kann, hier frei einer Kundgebung nachzugehen und Menschen über Politik und Missstände aufzuklären. Der Polizeihundertschaftsführer, der dann oder Gruppenführer, der vor Ort war, der die ganze Zeit über sehr freundlich war, das muss mal hier genannt werden, die Polizei wurde nie ausfällig, hat sich dann dazu entschieden, ein Hausverbot oder einen Platzverweis auszusprechen. Dem ist Nico nicht nachgekommen und hat klar gesagt, er würde diesem nicht nachkommen und danach wurde er in Gewahrsam genommen. Und jetzt aktuell ist er immer noch im Gewahrsam oder wie? Wahrscheinlich noch. Bisher habe ich nichts von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob Melanie oder Lukas jetzt Kontakt zu ihm hatten, aber Lukas und ich waren dabei, als er dann in den Gefangenen-Sammelbus einsteigen musste und zur Gefangenen-Sammelstelle gefahren wurde. Das haben wir auch per Video dokumentiert. Das ist so auch gut gelaufen. Also man ist freundlich mit ihm umgegangen, wenn auch bestimmt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass hier wahrscheinlich uns gegenüber rechtswidrig gehandelt wurde, weil wir unserer Auffassung nach im öffentlichen Raum standen, außerhalb des Geltungsbereiches des FC Schalke 04. Der FC Schalke 04 hat selbst eine Karte dafür veröffentlicht, um zu zeigen, wo Menschen mit Stadionverbot nicht herlaufen dürfen, um keine Repression zu befürchten, wo man sich frei bewegen kann. Und wir standen außerhalb dieser blauen Linie, also außerhalb dieser blauen Zone, wie es auch genannt wird, es gibt mehrere davon, standen wir definitiv am Ernst-Kotzorra-Weg, an den Fußwegen, die parallel zur Geschäftsstelle führen und damit auf öffentlichen Grund. Der FC Schalke war heute anderer Meinung, hat das der Polizei so erklärt und die Polizei ist dann den Wünschen und Aufforderungen des FC Schalke 04 nachgegangen und hat uns da verdrängt. Gab es jetzt schon eine Anfrage an Schalke 04, warum da der Platzverweis erwirkt wurde? Also warum Schalke 04 nicht wollte, dass ihr da flyert? Und war der Schalke 04 und der Polizei bewusst, dass dort halt auch, ja, ich sag mal, mit Nico, Lukas und Dave Kay Mitglieder des Landtags anwesend waren? Das haben wir jetzt noch nicht getan. Ich weiß nicht, ob das die anderen jetzt schon gemacht haben. Ich selbst bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer anderen Veranstaltung. Ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele Dinge parallel laufen. Ich gehe davon aus, dass so eine Anfrage passiert. Dass da Landtagsabgeordnete vor Ort waren, war bekannt, weil ich in einem Gespräch mit dem Gruppenführer der Polizei und den Sicherheitsleuten von Bremer Wachdienst und in Anwesenheit von einem, ich glaube, Vertreter vom FC Schalke 04, zumindest kam er in Anzug und Dienstwagen dazu, gesagt habe, dass hier Piraten, also normale Piraten, zusammen mit Landtagsabgeordneten ein Zeichen gegen die Polizeigewalt oder generell Gewalt im Stadion und die Einschränkung von Fanrechten im Stadion protestieren. Also war es bekannt, dass da NDLs vor Ort waren. Nun, dann bin ich gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht. Thomas, vielen Dank, dass du dir jetzt ad hoc die Zeit genommen hast, ein kurzes Gespräch zu führen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, gern geschehen. Immer wieder. Ja, jetzt habe ich hier noch auf die Schnelle den Nico selber bekommen. Er ist also auf freiem Fuß, vermutet nicht irgendwo im Knast. Und Nico, was hat dich denn geritten? Und wie war es bei der Polizei? Naja, was hat mich geritten? Also ich kam zu der Stelle, wo geflyert wurde, beziehungsweise nicht mehr geflyert wurde von uns Piraten. Ich war ein bisschen später dran, wegen Bahn und so. Und ich kriegte da mitten Diskussion mit dem Gruppenführer oder Einsatzleiter war es, glaube ich, nicht, aber jedenfalls da den tonangebenden Polizisten vor Ort. Wie er halt meinte, dass wir dort nicht aktiv sein dürften, obwohl ich von meiner Warte aus klar erkennbar war, dass wir uns außerhalb des Geländes von Schalke 04 befunden haben, also auf öffentlichem Grund. Und ich fand es sowieso schon obskur, dass er da diese Aktion, wir hatten ja ein Transparent auch dabei, dass er das unterbunden hat. Und er sagt, okay, wenn er jetzt hier mit Versammlungsrecht anfängt und so, da wollte ich mich auch gar nicht drauf einlassen und habe gesagt, okay, aber wir können ja in jedem Fall flyern. Ja? Und als es dann hieß, dass das auch nicht ginge, da habe ich echt gedacht, jetzt schlägt es 13. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann eskalierte das halt so, dass er meinte, wenn wir jetzt hier nicht aufhören, dann Platzverweis. Er wies ja noch darauf hin, dass man sich mit den anderen geeinigt habe. Gut, das war dann, bevor ich gekommen bin. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, insgesamt weiterzumachen, wäre vielleicht noch cooler gewesen. Aber gut, jeder wie er will. Ich für mich habe entschieden, dass ich mich dem Diktat da von der Polizei nicht beugen werde, nachdem klar war, dass wir uns halt nicht auf diesem Schalke-Gelände aufgehalten haben. Dann fing der an zu faseln von der erweiterten blauen Zone, was auch immer das bedeuten mag. Ich habe mehrmals nachgefragt, genau erklären konnte er mir das auch nicht. Er meinte aber nur, das sei halt hier die blaue Zone und da gelte dann Hausrecht von Schalke, auch wenn das überhaupt nicht zu erkennen ist. Und auch ansonsten da, sage ich mal, öffentlicher PKW-Verkehr und so stattfindet in dem Bereich. Ja, Und nachdem da keine zufriedenstellende Antwort und Begründung kam, warum nicht, habe ich dann gesagt, ja gut, ich fahre jetzt hier auf jeden Fall weiter. Und er meinte, wenn Sie jetzt nicht freiwillig hier aufhören, dann bekommen Sie einen Platzverweis und wir setzen den auch durch. Und dann habe ich, nee, freiwillig gehe ich hier nicht. Und dann wurde halt die Wanne bestellt, ja, also der Gefangenentransporter da. Da gibt es auch ein Bild von, ist glaube ich auch schon auf Twitter gewesen, wo man sieht, wie ich davor stehe. Ja, dann hat man mich zur Polizeiwache verbracht in Gelsenkirchen und da wurde ich dann nochmal durchsucht, also ich wurde da schon an Ort und Stelle knapp durchsucht, da wurde ich dann komplett gefilzt und habe dann eine schöne Einzelzelle bekommen, was für mich auch eine Premiere war. Ja, das war so in Kurzform, was passiert ist. Ja gut, weißt du denn auch schon, wie das jetzt weitergeht in der kommenden Woche? Also habt ihr da schon Pläne gemacht? Ich habe mir den Platzverweis, die Begründung schriftlich geben lassen und ich werde mir jetzt überlegen, wie es da weitergeht. Ich halte die Maßnahme für rechtswidrig und bin im Moment geneigt, das auch gerichtlich feststellen zu lassen. Ja gut, dann können wir ja gespannt sein. Also ich denke, wir werden dann die nächsten Wochen dazu nochmal podcasten. Aber immer gerne doch, Bernd. Gut, dann dir noch einen schönen Abend und viel Spaß in der Freiheit. Danke, Dito. Wieder in Freiheit ist doch ein schönes Gefühl. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.